Nord und West und Süd zersplittern, Throne bersten, Reiche zittern, flüchte du im reinen Osten, Patriarchenluft zu kosten. Johann Wolfgang von Goethe, Weimar. Wir haben Anker geworfen auf derselben Stelle, von der Lord Exmouth Algier bombardierte. Der Mond scheint fast tageshell, ein milder Zephyr fächelt meine Wangen und süße Wohlgerüche dringen vom Ufer her. Es ist alles wie mitten im Sommer. Ruhig wie ein Spiegel schimmert das bläuliche Meer. Links erhebt sich noch mit Schnee bedeckter Atlas, mit dem gezackten Monserratus der Alten. Rechts dreht der hohe Leuchtturm seine Feuer und vor uns liegt gespenstisch von drei illuminierten Minaretts matt beschienen eine schlohweiße, dicht zusammenhängende Masse, totengleich an den Bergen hingelagert. Nicht eine Stadt, nein, der in ein unermessliches Leichentuch gehüllte Geist einer Stadt scheint diese seltsame Erscheinung zu sein. Ohne die Minaretts aber, die gleich Kandelabre am Paradebett darüber glänzen, hätte ich es für einen ungeheuren Marmor- oder Kalkbruch angesehen. Wohl eine Stunde weidete ich mich an diesem fremdartigen Schauspiel und stieg dann erst in des Kapitäns elegante Kajüte hinab, während alle übrigen um mich her in tiefer Ruhe begraben sind. Ich werde Mühe haben, mich selbst ihr zu überlassen, denn meine alte Einbildungskraft ist von Afrikas Küsten mit einem ganz neuen, frischen Jugendfeuer angestrahlt worden. Wohl kann es kommen, dass ich hier mehr genieße und weniger beobachte, mehr lebe und weniger darüber reflektiere. Um 9 Uhr am anderen Morgen debarkierten wir. Von neuem staunte ich am Tage wie in der Nacht beim Anblick der blendend weißen Stadt ohne Dächer, die so eng zusammengebaut, dass wenig Straßen über 5 Fuß breit sind, eine einzige, ganz kompakte, an den Berg gelehnte Masse, ungefähr in der Form eines oben abgebrochenen Zuckerhutes, bildet. So wie wir den Fuß ans Land gesetzt hatten, fielen 100 braune und schwarze Gestalten, alle in ursprünglich weiße Burnusse gekleidet, eine Art wollener Mäntel mit Capuchon, die meistens in schmutzigen Lappen um sie herhingen, wie Räuber über meine Koffer her und prügelten sich untereinander, um sie für mich in den Gasthof zu tragen. Ein Ängstlicher würde die Sachen schon für geraubt und verloren angesehen haben, und mein Pariser Badaud, den alles, was er nicht in der Hauptstadt erlebt hat, aus der Fassung bringt, war auch ganz dieser Meinung. Dennoch ist seine Veruntreuung bei solchen Gelegenheiten hier fast beispiellos. Es dauerte indes eine gute Viertelstunde, ehe endlich 5 bis 6 dieser dämonischen Wesen ihrer Rivalen so weit Herr geworden waren, dass diese sie mit der sehr ungleich verteilten Bürde ruhig abziehen ließen. Hermann von Pückler-Muskau, Algier. Nachmittags erscheint die afrikanische Küste. Später, deutlich erkennbar, die erste arabische Stadt. Sidi Bou Said, ein Bergrücken, worauf streng rhythmisch weiße Hausformen wachsen. Die Leibhaftigkeit des Märchens. Nur noch nicht greifbar, sondern fern, ziemlich fern und doch sehr klar. Unser stolzer Dampfer verlässt die offene See. Der Hafen und die Stadt Tunis liegen rückwärts etwas versteckt. Man passiert erst einen langen Kanal. Am Ufer ganz nahe die ersten Araber. Die Sonne von einer finsteren Kraft. Die farbige Klarheit am Lande verheißungsvoll. Macke spürt das auch. Wir wissen beide, dass wir hier gut arbeiten werden. Die Landung in dem einfach ersehnten Hafen sehr eindrucksvoll. Die ersten Orientalen aus der Nähe waren auf der Böschung des Einfahrtskanals zu sehen. Jetzt aber steigen, bevor das Schiff stillsteht, unglaubliche Gesellen auf Strickleitern zu uns empor. Endlich steigt man aus, zur letzten Prüfung angeschickt, zur Durchzwängung der Zollquetsche, allwo der Lärm ganz betäubend. Im Auto zum Dr. Jägi und zum Abendessen. Alles schwankt hier weiter. Zum Schluss unter seiner Führung noch ein Spaziergang durch die nächtliche Araberstadt. Materie und Traum zu gleicher Zeit und als drittes ganz hinein verfügt, mein Ich. Das muss ja gut werden. Paul Klee, Tunis.